Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Dresden, den 14. März 97. Wenn du von der Alchymie oder Theosophie Notizen haben wolltest, könnte ich dir besser dienen als mit Astrologie, die ich niemals getrieben habe. Einige Büchertitel findest du in Stollens Historie der Gelahrtheit. Dies Buch habe ich selbst und habe auf der Bibliothek weiter nachgeschlagen, so viel ich hier bekommen konnte. Nach einer Rezension in Leclerc, Bibliothek Universelle, würde folgendes Werk, das aber nicht hier ist, für dich besonders brauchbar sein. Universa Astrologia Naturalis, Variis Experimentis, Comprobata etc. Autore Antonio Francesco de Bonatis. Patavino, Patavii 1687. Hier scheint Methode in der Tollheit zu sein. Er eifert gegen die Ausartungen der Astrologie durch die Träume der Araber, will sie auf die reine Theorie des Ptolemäus zurückführen, behauptet nur einen Einfluss der Sterne auf große Massen und durch diese auf einzelne Personen, hält die Kraft der Konstellation nicht für unwiderstehlich, sowie auch ein starker Körper von einem ungünstigen Klima weniger leide und so weiter. In der Natur sei kein leerer Raum, der Stern wirke durch Ausströmung kleiner Körper, deren Wirkung die Atmosphäre fortpflanze. Es gebe allgemeine Einflüsse auf das Schicksal ganzer Völker. Durch diese werde bei Fürsten, Staatsmännern, Feldherren oft der besondere Einfluss modifiziert, was man aus den zufälligen Benennungen der Sternbilder oder aus gewissen Traditionen von der Wirkung der Planeten folgere, gehöre zu den arabischen Träumen, etc. In Reimanns Einleitung zur Historia Literaria findest du mancherlei literarische Notizen. Der possierliche Vortrag im Gespräch wird dir Spaß machen. Hier fand ich, dass Joachim Camerarius und Philipp Melanchthon große Freunde der Astrologie waren und besonders den Ptolemäus schätzten. In Melanchthons Selecta. Declamationum, Pagina 362, ist eine Vorrede zu Schoneri Libris de Judiciis Nativitatum. Luther erzählt in den Tischreden, dass ihn Melanchthon immer zur Astrologie habe bereden wollen, er habe aber keine Neigung dazu gehabt. Indessen sind seine Gegengründe fast nur theologisch. Matthias Corvinus und Ludovicus Sforza hielten viel auf Astrologie. Pico von Mirandola schrieb 12 Bücher wider die Astrologie. Cardanus verteidigte sie. In seinen Werken ist ein Horoskop von Christus, vielleicht ein brauchbares Beispiel. Salmasii diatribe de annis climactericis et antiqua astrologia wird dir nichts nützen, es ist ein weitschweifiges Auskramen von Gelehrsamkeit ohne Ordnung und Klarheit. In Vossii Traktat. De Scientiis Mathematizis ist gegen die Astrologie geschrieben. Ein kurzer Unterricht von dem Verfahren der Astrologen steht in der Anleitung zu den kuriösen Wissenschaften, nämlich der Physiognomia etc., Frankfurt und Leipzig, 1718. Was ich davon habe fassen können, ist in kurzem Folgendes. Ort und Zeit der Geburt muss bestimmt gegeben sein. Dann wird der Grad der Länge und Breite des Orts gesucht. Der Globus coelestis gibt nun die Lage der Gestirne über dem Horizont an und die astronomischen Kalender bestimmen die Stelle der Planeten und der Sonne. Der Himmel wird in 12 Häuser von gleicher Größe eingeteilt, nach der Richtung, wie der Meridian den Horizont durchschneidet. Durch den Meridian, wo er in den Horizont trifft, und durch die zwei mittleren Punkte zwischen diesen beiden Hälften des Horizonts entstehen 4 Ecken. Die Häuser bei diesen Ecken sind die wichtigsten. Jedes Haus bezieht sich auf einen besonderen Teil der menschlichen Verhältnisse. Hier ist alles willkürlich in dieser Vorschrift und auf die seltsamste Weise zusammengestellt. Nun wird beobachtet, in welchem Hause die Zeichen des Tierkreises, andere bedeutende Sternbilder, die Sonne, der Mond und die Planeten stehen. Ferner, in welchem Zeichen des Tierkreises Sonne, Mond und die Planeten sind, wie sich die Entfernungen der Sonne, des Mondes und der Planeten gegeneinander verhalten, wo die Mondbahn die Sonnenbahn durchschneidet. Es ist wichtig, ob zwei Planeten in Konjunktion oder Opposition sind oder ob die Linie der Entfernung die Seite eines regelmäßigen Dreiecks, Vierecks oder Sechsecks bildet. Das in dem Zirkel, wovon diese Seite eine Chorda ist, beschrieben wird. Ein Planet ist schwach, wenn er der Sonne zu nah ist, wenn er mit einem Planeten entgegengesetzter Art in gewissen Verhältnissen steht, wenn seine Stelle nicht in einem der vornehmsten Häuser ist, etc. Je mehr Umstände sich vereinigen, die Wirkung des Planeten zu verstärken, desto größer ist seine Herrschaft. Noch beobachtet man die Richtung der Bewegungen der Sonne, des Mondes und der Planeten. Wichtig sind auch die Revolutiones, die Lage der Gestirne bei Wiederkehr der Geburtsstunde, die Transitus, die Rückkehr des Planeten auf den Punkt, wo er in der Geburtsstunde gestanden, die Profectiones, die Lage der Gestirne von 12 zu 12 Jahren etc. In dem, was von der Wirkung der Gestirne und ihrer Stellung gesagt wird, ist das meiste im Ton der Kalenderprophezeiungen und man sucht vergebens nach gewissen Prinzipien. Das Willkürliche ist in diesem Fache beliebt, weil es die Spur eines übermenschlichen Ursprungs zu tragen scheint. Doch sieht man wohl, dass manches aus der Mythologie, Chemie, Zahlenlehre und dergleichen entlehnt ist. Besonders wird viel mit den Zahlen 3, 4, 7 und 9 gespielt. Dann werden Analogien zwischen den 7 Planeten, 7 Metallen, 7 Geistern und dergleichen gesucht. Im Bonatis erwarte ich über dies alles mehr Theorie und, wenn man so sagen darf, Kritik. Lass doch im Intelligenzblatt der Literaturzeitung danach fragen, wenn er nicht in Jena ist. Oder hast du nicht einen Kanal, ihn von Göttingen zu bekommen? Willst du, so lasse ich in Leipzig danach fragen. Etwas wirst du auch in Cornelius Agrippa De Philosophia Occulta finden. Moorhofs Polyhistor gibt dir vielleicht auch noch einige Notizen. So viel davon für heute, bis ich weiß, was ich noch etwa für dich nachzuschlagen habe. Das goethische Gedicht habe ich gestern an ihn abgeschickt. Ich habe eine Auslage für ihn wegen Musikalien gemacht, die ich dir berechnen soll. Es war 2 Groschen für den Bogen, aber die Zahl der Bogen weiß ich nicht mehr. Humboldts Brief habe ich erhalten, sag ihm, dass ich seinen Auftrag besorgen und ihm nächstens antworten werde. Es freut mich, dass er für seine literarische Tätigkeit ein bestimmtes Ziel gefunden hat. Etwas Mittelmäßiges wird er gewiss nicht leisten. Von Gesslern habe ich wieder Nachricht. Es gefällt ihm immer weniger in Italien und er kommt vielleicht noch im Sommer. Wo bleibt denn das 2. Stück der Horen? Agnes von Lilien macht hier großes Glück. Man fragt sehr nach der Fortsetzung. Dein Körner.